Schau ich zurück, wie hat mich Gott getragen, auf jedem Weg begleitete er mich. Er sorgte treu in allen Lebenslagen, und meine Schuld warf er weit hinter sich. Wenn Jesus kommt, wird mir die Sonne scheinen, keine Nacht, kein Tod wird dort mehr sein. Wenn Jesus kommt, ist Freude bei den Seinen, bald sind wir dort bei ihm allein. Schau ich zurück, ich wollte oft verzagen, ich hatte Angst, die Zukunft streckte mich. Doch er versprach, mich sicher durchzutragen, bis an das Ziel, mein Gott verlässt mich nicht. Wenn Jesus kommt, wird mir die Sonne scheinen, keine Nacht, kein Tod wird dort mehr sein. Wenn Jesus kommt, ist Freude bei den Seinen, bald sind wir dort bei ihm allein.